flex, flex, flex. Yeah, flex, yeah, drip, yeah, flex, yeah, drip. Yeah, flex, yeah, drip, yeah, flex, yeah, drip. Alle Tadi shaken booty soft im Bass. Alle Members machen Moshpits auf dem Bass. Flex, flex, yeah, flex, yeah, drip, yeah, flex, yeah, drip. Yeah, flex, yeah, drip, yeah, flex, yeah, drip. Alle Tadi shaken booty soft im Bass. Alle Members machen Moshpits auf dem Bass. Fendi drip, nigga, bin im Fendi drip, nigga. Trotzdem kipp ich Bottles mit der Krieg, nigga. Squad, zeig der Tatiana kein Gesicht, nigga. Denn sie jagen meine Millis hinter Riss. Keine Models, ich will Cash, noch mehr Dollar, viele Steaks. Neuner Donner für den Rest, Maradona, Dribble, Chef. Doch auf Coca, Teufel wächst, Jackie Cola, Whisky schmeckt. Fühl mich wohl, ein kleiner Kreis, um mich rum so viele Snacks. Bisschen loco, ich trag Eis, Motherfucker. Lusso, fühl mich wohl, nachts am Blocker. Lusso, loco, ich trag Eis, Motherfucker. Lusso, fühl mich wohl, nachts am Blocker. Yeah, yeah, drip, flex, drip, yeah, yeah, drip. Du, jacke die Jobenza, Fendi, Gucci, Prada. Jacke weiter, Mios, bin der heute Standard. Flex, yeah, flex, yeah, drip, yeah, flex, yeah, drip, yeah, flex, yeah, drip, yeah, flex, yeah, drip. Alle Tadi shaken Booties auf dem Bass. Alle Members machen Moshpits auf dem Bass. Flex, flex, yeah, flex, yeah, drip, yeah, flex, yeah, drip, yeah, flex, yeah, drip, yeah, flex, yeah, drip. Alle Tadi shaken Booties auf dem Bass. Alle Members machen Moshpits auf dem Bass, yeah. Alles Rap-Cash, was reinfließt, verdoppeln. Drill Minister, kein Hype-Beast auf Trocken. Gib Gas, noch mehr Top 10 Hits droppen. In nem Film sogar Givenchy Socken. Ich komm von unten aus der Stadt, baller Bullets, wenn es knallt. Viele Tunden auf der Jagd, nach dem Anblick, wenn ich fall. Doch ich mach mir noch ein Glas, du guckst von unten auf mein Tisch. Guck, so viele machen Stories, doch die Hälfte davon, Bitch. Sie sind heute so wie damals, deshalb danke meinem Papa. Dank der Gene bin ich Macher, bleib im Fokus, trotzdem Kaffer. Yeah, yeah, drip, flex, drip. Du, du, du, flex. Du, jacke die Jobenza, Fendi, Gucci, Prada. Jacke weiter, Mios, bin der heute Standard. Flex, yeah, flex, yeah, drip, yeah, flex, yeah, drip, yeah, flex, yeah, drip, yeah, flex, yeah, drip. Alle Tadi shaken Booties auf dem Bass. Alle Members machen Moshpits auf dem Bass. Flex, flex, yeah, flex, yeah, drip, yeah, flex, yeah, drip, yeah, flex, yeah, drip, yeah, flex, yeah, drip. Alle Tadi shaken Booties auf dem Bass. Alle Members machen Moshpits auf dem Bass. Yeah, flex, yeah, drip, yeah, flex, yeah, drip, yeah, flex, yeah, drip, yeah, flex, yeah, drip. Alle Tadi shaken Booties auf dem Bass, yeah. Alle Members machen Moshpits auf dem Bass, yeah.